Yeah. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Leute merken's nicht, aber sie tun's immer wieder. Treten auf dir rum, tief in die Wunde immer wieder. Du sagst es niemand, doch innerlich betrübt dich es. Wieso solltest du's auch, wenn du's nicht für nützlich hältst? Es frisst dich innerlich auf, wie ein Parasit. Ihnen ist egal, was das alles nach sich zieht. Du bist der Mensch, mit dem man es ja machen kann. Der Mensch, der sich nicht wehrt, über den man ja lachen kann. Der innerlich zerbricht, und das mit jedem Schritt, für den's kein Leben gibt, das ohne Elend ist. Wesentlich ändert sich nichts, außer dass dein Licht schwindet und du nicht mal das Sinnlose im Nichts findest. Du kannst es überstehen, indem du in deine Welt flüchtest. Weg von Problemen, von Ängsten, die du selbst fürchtest. Die Realität verdrängt, nein, sie holt auch dich ein. Du rennst trotzdem von ihr weg, weil dir sonst nichts bleibt. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Du siehst in dir nur einen Menschen, der liebvoll ist. Und in deinem Leben ein Leben, das nie toll ist. Das toll war, als du noch klein warst und nicht geahnt hast, was auf dich zukommt und du noch für alle der Star warst. Der Engel, dessen Flügel ihn überall hintragen, für den andere Leute sein Leben bestimmt haben. Du fühlst dich einsam und das lässt dich nachdenken. Was hast du falsch gemacht? Wer kann dir einen Rat schenken? Du lebst antriebslos in jeden Tag hinein. Andere haben Freunde, du bleibst den ganzen Tag daheim. Du bist seelisch so schwach, dass du immer weinst. Ein Wort und du schließt dich in dein Zimmer ein. Baust deine Welt auf, in der es dir einfach besser geht. Lässt niemand an dich ran, bis es dir besser geht. Ist das eine Phase oder ist das ganze Leben so? Kopf hoch, das wird wieder, du musst nur durch den Regen durch. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sie's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg. Manchmal träum ich noch davon, dass alles besser läuft. Manchmal sehe ich einen Weg, auf dem sich's besser läuft. Manchmal glaub ich fest daran, dass es bergauf geht. Aber manchmal sehe ich auch echt keinen Ausweg.